Wer einmal mitbekommen hat, was es bedeutet, befristet beschäftigt zu sein und in den ersten 2, 3 oder 6 Monaten nicht zu wissen, ob die Befristung verlängert wird, das sage ich aus persönlichen Erfahrungen in meiner Familie, der weiß, dass wir sehr aufpassen müssen, dass neben der Forderung nach Flexibilität das Schutzinteresse der Menschen nicht außerhalb der Betrachtung gelassen wird. Da spricht der Gerhard Schröder, dessen Mutter, eine zweifache Witwe, den Unterhalt für ihre Kinder als Dienstmädchen und Putzfrau verdiente. Ein Mann, dem Geldsorgen nicht unbekannt waren und der nun als inzwischen fast 60-jähriger Mann, als ein von der Angst vor Machtverlust getriebener Politiker zur Opposition sagt, wir sind dennoch bereit, über das hinauszugehen, was wir beschlossen haben. Ein Angebot, den Schutz für Arbeiterinnen weiter aufzuweichen.